Und die Kinder, sag nochmal deinen Namen. Romina. Romina. Du hattest ja jetzt das Glück, du bist tatsächlich in Mexiko zum Kindergarten noch gegangen. Ja. Und Spanisch gelernt. Also du hast viel in Mexiko noch mitbekommen, oder? Weil du warst recht klein, ne? Ja. Bis, weiß ich nicht, Kindergarten 2, 3, 4 oder sowas? Bis zum sechsten Lebensjahr. Ja, also als ich 6 war, sind wir halt hier nach Deutschland gekommen. Und ich kann mich zwar nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich war, glaube ich, auf jeden Fall 2 Jahre auf dieser Vorschule in Pachuca halt, wo wir gelebt haben. Und ja, es war halt nicht so richtig Kindergarten. Irgendwie wird in Mexiko, wenn man auf einer guten Schule ist, wird irgendwie viel mehr Wert auf die Bildung gelegt. Also wir haben schon wirklich so, ich hatte sogar, ja genau, ich hatte sogar schon Französischunterricht mit 5 Jahren. Ja, aber wie zum Beispiel schon der Wechsel von dieser mexikanischen Vorschule dann auf einer deutschen Grundschule war sehr anders. Weil in Mexiko ist alles viel mehr bunter oder so. Wir hatten mindestens einmal im Monat, weiß nicht, so eine Aufführung vor unseren Eltern, haben viel getanzt, hatten Schuluniform. Die Schule war immer abgeschlossen. Wenn man zu spät kam, durfte man nicht mehr rein, aus Sicherheitsgründen. Und ja, die Lehrer waren sehr locker, aber halt auch streng. Wir haben uns verkleidet, fast jeden Monat. Es gab wirklich zu jeder kleinen banalen Sache ein Fest immer. Und dann, ja, dann kam ich halt hier auf einmal in die Grundschule. Ich hatte vielleicht 2 Monate, um mich überhaupt so dran zu gewöhnen. So, ja, okay, ich lebe jetzt in einem anderen Land. Und ich konnte nicht viel Deutsch. Ich habe halt immer halt Spanisch geredet und so. Also klar, ich konnte so ein bisschen Deutsch halt wegen meinem Vater. Aber dann war ich auf einmal in der Grundschule, musste lernen zu schreiben mit einem Füller, noch Mathe, und jeder hat dir so gesagt, so, ja, mach das und das. Und ich musste halt erstmal so gucken, so, ja, okay, jetzt ist das so und muss mich jetzt dran gewöhnen. Und meine Eltern haben mich dann halt auch damals in die UGS, also Ganztagsschule, geschickt, damit ich mehr Kontakt habe mit anderen Kindern halt in meinem Alter, um halt mein Deutsch zu verbessern. Und ja, ich war halt noch relativ klein, deswegen war es halt natürlich nicht so schwer für mich, die deutsche Sprache zu lernen. Und ich muss sagen, eigentlich, ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt, habe meine beste Freundin gefunden, die bis jetzt immer noch ein ganz wichtiger Teil hier in meinem Leben ist. Ja, und es wurde dann halt alles gut. Ich hatte eine schöne Kindheit, auch eine sehr schöne Grundschulzeit. Also ich erinnere mich sehr gerne daran. Alle waren wirklich super nett. Okay. Und ja, und ich hatte halt immer das Glück, halt zu Hause immer noch Spanisch zu reden und dann halt auch in meiner Freizeit halt dann auf einmal Deutsch. Aber es war sehr schön. Ja, ja. Und Der Opa sagt, das war richtig. Und war deine Grundschulklasse, war die sehr deutsch oder auch ein bisschen gemischt? Es waren eigentlich alle deutsch, also vielleicht so ein paar Polen und so. Aber aus meiner Klasse war ich so die einzige so richtige Ausländerin. Also damals, ich war wirklich nur mit deutschen Kindern zusammen. Mhm. Also du warst die Exotin. Ja. Ja, das hat man auch eigentlich immer so ein bisschen gemerkt, und dass es jetzt komisch rüberkommt, aber so auf die lag schon immer irgendwie so ein bisschen mehr Fokus als auf andere. Viele Erwachsene kamen immer auf dich zu, so, wie war es denn so und wie ist es denn so in Mexiko gewesen? Ja, also es lag schon ein bisschen irgendwie immer mehr so ein bisschen mehr Fokus auf einen als vielleicht auf andere. Okay, du gingst nicht in der Menge unter. Nee, das auf gar keinen Fall. Aber auf positive Weise. Ja, also ich muss sagen, auch bis heutzutage habe ich eigentlich so alles ein bisschen mitgemacht. Sogar schon ein bisschen so Rassismus. gab es auch vielleicht so, also nicht so viel, also es gab viel Bewunderung so von älteren Leuten und die kamen immer auf dich zu so, oh ja, Mexiko, richtig schön und so und Spanisch, eine wunderschöne Sprache. Aber dann ab und zu gab es halt auch mal so Menschen, wenn ich auch mal mit meiner Mutter oder so unterwegs bin, die dann so kamen, so, oh ja, dann diese Ausländer so. Es war einmal so, wir sind irgendwie durch die Straßen gelaufen und wir wollten einfach nur ganz normal über die Straße gehen. Da kam auf einmal ein Auto und der Autofahrer hat gesagt so, ja, ihr könnt. Und daran Straßenseite war so eine Radfahrerin und wir sind halt rübergegangen, weil der Autofahrer uns halt gelassen hat. Und sie meinte so, ja, scheiß Ausländer gucken nicht mehr über die Straße. Und ich dachte mir so, okay, aber... das ist zwar nur so ganz selten, aber trotzdem siehst du das manchmal so, wenn dann Leute auf dich kommen, dieses, ohne dass sie es wollen, aber dieses, ach, du kannst aber ganz schön gut Deutsch dafür, dass du aus einem anderen Land kommst oder so, wenn ich auch mit meiner Mutter oder so mal zusammen bin. Sie, manchmal gucken die so, ja, sind Ausländer, so, die müssten eigentlich dümmer sein als ich, obwohl es halt gar nicht so richtig wahr ist, aber ja, sonst... war auch immer viel Bewunderung da, so eigentlich alles.